Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast und wie du mit deinen Blicken alle Männer anmachst, jeden Typen anlachst auf eine ganz heiße Spur, denn bei dir ist von Liebe überhaupt keine Spur. Du willst Sex und sonst nicht, du hast deinen eigenen Willen, du passt perfekt zu mir, ich würde gerne mit dir chillen, dir die Nacht versüßen, so wie du es gerne machst. Mädchen, du bist krass, also zeig, was du hast. Zeig mir deinen Arsch, zeig mir deine Beine, zeig mir auch den Rest, den du hast, meine Kleine. Zeig mir deinen Körper, denn ich mach das auch, ich zeige dir alles, ich weiß, dass du es brauchst. Du bist der Genie, der Geist aus der Lampe, ich wünsche mir dich, ne dreckige Schlampe, für Schweinereien, ich lass es nicht sein. Ich wünsche mir Sex heute mit dir allein. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Mädchen, du bist krass. Mädchen, zeig mir, was du kannst. Also lass mein Schwanz. Mädchen, zeig mir, was du hast. Mädchen, du bist krass. Mädchen, komm mal her und zeig mir mehr. Zeig mir, wie du meinen Schwanz in deinen Mund nimmst und bläst und mich sexy dabei angrinst. Zeig mir, wie du meinen Penis reitest, so geil und durch Sexgirl geleitet. Zeig's mir, du bist perfekt für den Job. Du bist nicht wie der anderen, du bist kein Flop. Im Gegenteil, du bist ne Wucht. Zeig mir, was du hast, nur das stillt meine Sucht. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Mädchen, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast.